Erster Ephraim umgibt mich mit Lügen und das Haus Israel mit Betrug, während Juda gegenüber dem heiligen Gott noch immer unentschlossen ist. Zweiter Ephraim beschäftigt sich mit Dingen, die keinen Wert haben, und sie jagen dem Wind nach, während sie täglich mehr Lügen und Gewalt verbreiten. Sie schließen Verträge mit Assyrien ab und schicken gleichzeitig wertvolles Öl nach Ägypten, um sich abzusichern. Dritter der Herr wird auch mit Juda vor Gericht gehen, weil er Jakob für sein Verhalten bestrafen und ihm seine Taten heimzahlen will. Vierter schon vor seiner Geburt betrog Jakob seinen Bruder, und als er ein erwachsener Mann war, kämpfte er sogar mit Gott. Fünfter er kämpfte gegen einen Engel und gewann, woraufhin er weinte und um Gnade bat, bis Gott ihn in Bethel fand und dort mit ihm sprach. Sechster es war der Herr, der Gott der himmlischen Heere, dessen Name für immer der Herr bleibt. Siebter deshalb sollst du zu deinem Gott zurückkehren, indem du Liebe und Gerechtigkeit bewahrst und immer auf seine Hilfe vertraust. Achter aber das Volk verhält sich wie betrügerische Händler, die falsche Wagen benutzen, weil sie es lieben, andere Menschen zu übervorteilen. Neunter Ephraim behauptet stolz, dass er reich geworden sei und sich ein großes Vermögen aufgebaut habe, bei dem niemand eine Sünde finden könne. Zehnter doch ich bin der Herr, dein Gott, der dich schon aus Ägypten befreit hat, und ich kann dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie es früher bei den Festen war. Elfter ich habe oft zu den Propheten gesprochen und ihnen viele Visionen gegeben, damit sie dem Volk meine Botschaften in Gleichnissen erklären. Zwölfter wenn die Menschen in Gilead böse Dinge tun, werden sie sicher vernichtet, und weil sie in Gilgal Stiere opferten, werden ihre Altäre wie Steinhaufen auf dem Feld enden. 13. Damals floh Jakob in das Land der Aramäer, wo er als Knecht arbeitete und Herden hütete, nur um eine Frau heiraten zu können. 14. Später führte der Herr das Volk Israel durch einen Propheten aus Ägypten heraus und beschützte sie durch diesen Propheten auf ihrem Weg. 15. Aber Ephraim hat Gott durch sein Verhalten sehr zornig gemacht, weshalb der Herr sie für ihre Blutschuld bestrafen und ihre Schande auf sie zurückfallen lassen wird.